Wozu bin ich geboren? Hab mein Leberkiss verloren. Ich find's leider geil, doch von dem ganzen Leberkiss hab ich jetzt Scheiße reif. Babe, dein Qualitätszeugnis. Was? Baby, ich find's geil, wenn du feucht bist. Wieso, ma wieso, warum muss ich das sehen? Sag mir wer, bitte wer frisst Leberkäse mit Creme? Ich hab im Leben wenig Mut, doch hab Leberkäse im Blut. Ich sehe deine Wut, dank dir Flegel geht's mir gut. Weil du keinen Leberkäse hast. Was? Bist du ekelhaft, verbrennst du meinen Leberkäse? Nein. Bring ich dir in deinem Leben Hass. Käse, Leberkäse. Du machst mir mein Leben echt schwer. Was, es gibt kein Senf mehr. Erzähl mir nicht, dass das Pech wär, sonst hol ich meine Gang her. Und dann ist sie hergeholt. Hergeholt. Komme nicht mit Gersten, Brot aus Ecuador. Stell dir einen ganzen Hektar vor. Und du gehst mit Edgar fort. Nein, Edgar fort. Die Verdauung bei dem Scheiß ist eine ewige Geschichte. Das Wetter ist ein Mist, ich hab Tränen im Gesicht. Ich hab's verschworen, ich friss am nimmer mehr. Blatt wird mal da durch, also nimm ihn mal das Quer. Doch der Leberkäse, er schmeckt so gut, für jeden Nüsse er muss. Ich mag's, Käse, Leber, Käse, ist so a Sache, wenn's der Mame frisst. Dann liegst flach, waagrecht, dann liegst flach, waagrecht. Käse, Leber, Käse, Leber, Käse, Leber, Käse. Leberkäse.